Wie funktioniert eine Blockchain im Detail? Eine Blockchain ist eine dezentrale und meist öffentliche Datenbank, in der Vorgänge durch kryptografische Hashes als Merkle Tree, zu Deutsch Hashbaum, über viele Computer hinweg aufgezeichnet werden, sodass die Datensätze nicht rückwirkend geändert werden können, ohne nicht dieselbe Energie noch einmal hineinzustecken, welche für das Kreieren der Hashes benötigt worden war. Dies ist die Definition einer Blockchain auf schlau. Sie beinhaltet schon viele Fachbegriffe, die wir jetzt durchgehen werden, wenn wir die genaue Funktionsweise einer Blockchain beschreiben. Die Bausteine der Blockchain gibt es alle bereits seit längerem. Bei einer Blockchain werden sie lediglich neu zusammengesetzt. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Parteien funktioniert zum Beispiel über das Internet. Um all mögliche Informationen in einer Datei unveränderbar zu speichern, muss diese Information jedoch speicherfähig und einzigartig gemacht werden. Nur so kann diese Information unveränderbar in einer Blockchain gespeichert werden. Dafür braucht es kryptografische Mechanismen, welche in vielen anderen Bereichen ebenfalls verwendet werden. Weder das Internet noch die Datenspeicherung oder Kryptografie sind also etwas Neues. Sowohl Internet als auch Datenspeicherung sind den meisten Menschen ein Begriff. Kryptografie ist jedoch für viele etwas eher bisher Unbekanntes. Um Blockchain also im Detail zu verstehen, müssen wir einen kleinen Ausflug in die Kryptografie unternehmen. Keine Sorge, das bleibt so klar und einfach wie möglich.